Einheit 1. A. Übung 4. Hallo Mohammed. Nicht schlecht. Ich hatte Besuch von Freunden aus Stuttgart. Was hast du gemacht? Dann war dein Wochenende also nicht so erholsam. Gibst du mir mal bitte meine Arbeitsschuhe runter? Naja, vielleicht kannst du dich ein bisschen bei der Arbeit erholen. Diese Woche gibt es nicht so viel zu tun wie letzte Woche.